Während die Wochen ins Land gingen, wurde Commissioner Bingham immer defensiver hinsichtlich seiner Rolle in der Tragödie. Er wollte unbedingt gehen, sagte er über Petrosino, und sah das als großartige Möglichkeit. Er hatte keine Angst. Der General schrieb an Außenminister Philander Chase Knox und forderte ihn auf, sich für neue Gesetze stark zu machen, die Einwanderer verpflichten sollten, Ausweise mitzuführen, sich an ihren Wohnorten bei der Polizei zu melden und den Behörden Adressänderungen mitzuteilen. Darauf folgte ein Zeitungsinterview, in dem Bingham über die Risiken sprach, die Petrosino eingegangen war. Nicht zum ersten Mal gelang es ihm dabei, wie ein gefühlloser Idiot zu klingen. »All diese Männer im Italian Squad gehen große Risiken ein. Und das wissen sie auch«, ließ er den Journalisten wissen. »Es ist ein Wunder, dass sie nicht schon lange alle kalt gemacht worden sind.« Die Distanzierung »diese Männer« »kalt gemacht« ließ Petrosino wie einen Fremden wirken. Das Staunen des Generals darüber, dass überhaupt noch jemand aus dem Squad am Leben war, war mindestens unglücklich. Petrosinos Überzeugung, die Italiener hätten nun endlich einen Commissioner, auf den sie sich verlassen konnten, wirkte inzwischen furchtbar blauäugig. Binghams eigene Rolle bei der Ermordung fiel im Interview unter den Tisch. In Italien nahm die Polizei hunderte Männer fest, größtenteils bekannte Mafiosi. Dutzende Hinweise und Briefe gingen ein, enthielten jedoch eine Fülle widersprüchlicher Indizien. Gerüchte gab es jede Menge, doch kaum jemand war bereit zu einer Aussage. Bald kamen aus Sizilien beunruhigende Signale. Die Polizei von Palermo, meldete die Washington Post, ist offenbar zum Schluss gekommen, weder die Mafia noch die Black Hand hätten mit der Tat zu tun gehabt. Sie meint, finstere Gesellen aus Amerika stünden dahinter. Diese Nachricht stieß vielen Amerikanern mehr als sauer auf. Francis Corrao, der smarte junge Staatsanwalt aus Brooklyn, schoss zurück und sagte der Presse, »Kein Zweifel, die sizilianischen Behörden stecken mit der Mafia unter einer Decke.« Amerikanische Zeitungen brachten immer häufiger Spitzen gegen Sizilien und seine Volksvertreter. Die Insel sei ein schändliches Land, wo Mörder sich hinter einem Komplott des Schweigens verstecken. Bingham telegrafierte dreimal an die Polizei von Palermo und verlangte zu erfahren, welche Fortschritte man gemacht habe, bekam jedoch nie Antwort. Daraufhin warf auch er den Italienern Mittäterschaft vor. Über amerikanische Verantwortung für das Attentat sprach allerdings kaum jemand. Binghams erstaunlicher Entschluss, Petrosino allein loszuschicken, sein öffentliches Reden über den Auftrag, die Jahre des Desinteresses, in denen die Black Hand gediehen war, all das wurde größtenteils verdrängt oder vergessen. Der Journalist Frank Marshall White, heftigster Kritiker des Umgangs mit der Black Hand in New York, war einer der wenigen, die der Regierung etwas vorwarfen. Hätte der Kongress seine Arbeit getan und den Vormarsch ausländischer Krimineller sofort unterbunden, als dieser böse Spuk begann, schrieb er in der Times, wäre Joseph Petrosino nicht nach Sizilien in den Tod geschickt worden. Diese Breitseite blieb jedoch die Ausnahme. Die Wut Amerikas richtete sich hauptsächlich aufs Ausland.